Ah, also da sind wir wieder. In der Trambahn redet der Schaffner Graf Bobby mit einem Küss die Hand der Graf an. Bobby fragt verwundert, woher kennt's mich denn? Wenn sich Herr Graf Bittchen erinnern wollen, ich hab da bei die Dragoner unter Herrn Grafen gedient, ich bin in den Halt der Luparsch. Luparsch Jaroslav, linker Fliegel aus Bemen. Ah, richtig, richtig, no, und wie geht's Ihnen jetzt? Schlecht, Herr Graf Bittchen, schwere Arbeit, Frau krank, 12 Kinder, Rheuma, kein Geld. Ja, um Gottes Willen. Ja, um Gottes Willen, da muss man ja was für sie tun. Ja, was kann man da bloß machen? Was machen wir da bloß? Wissen Sie was? Ich kaufe Ihnen noch so einen Fahrschein ab. So, Bobby und der Mucki, die sitzen schon wieder mal in... Bobby und Mucki sitzen schon wieder mal in der Oper. In der Pause stößt Bobby den Freund an, deutet auf eine Loge und flüstert diskret... Schau, schau, schau, dort, dort, die Gräfin Esterházy. Okay, die Gräfin Esterházy ist ja längst gestorben. So? Aber schau, sie bewegt sich doch. Du, gestern Abend habe ich eine Dame kennengelernt, Mucki. Na und? Eine sehr charmante junge Dame. Wir haben soupiert miteinander im Separé und furchtbar viel Champagner getrunken. Na und? Ja, dann hat die Dame noch wohin gehen wollen, wo es lustig ist. No, sind wir halt zu mir gegangen. Ein Kaffee haben wir getrunken. Sehr lustig. Na und? Ja, dann hat die Dame gesagt, sie möchte ein Bad nehmen. Na und? So, dann hat sie sich heute ausgezogen und ist ins Bad gestiegen. Na und? No, dann hat sie mich gefragt, ob ich nicht auch in die Badewanne kommen will. No, ich bin halt auch hinein. Ein bisschen eng war's, aber riesig lustig. Na und? Ja, schau, Mucki, jetzt überlege ich mir die ganze Zeit, ob ich mit der nicht doch hätte was anfangen sollen. Du, sag mal, Bobby, sag mal ehrlich, wie lange bist du eigentlich schon verheiratet? No. So 30 Jahre werden das schon sein, eher noch mehr. So, nun erzähl mir aber mal aufrichtig, ganz ehrlich. Was reizt dich dann noch an deiner Frau? Jedes Wort! Ja, der Bobby überlegt eines Tages, nachdem er, wie gesagt, schon lang mit seiner Frau verheiratet ist, was er ihr denn zum Geburtstag schenken soll. Na, sagt er, ein Bonbonnière habe ich ihr schon vor 2 Jahren geschenkt. Vielleicht ein Buch, meint Mucki. Ja, geh, hat's schon. Weißt, Mucki, es soll halt was sein, was gut zu ihr passt, sagt der Mucki. Ich hab's. Schenke einen Faltenrock. Neulich war ich da mit der 27er nach Grinzing und weißt, wer der Pfeilgerad vis-à-vis von mir sitzt. Na, Mucki, sag schon, wer? Der Wolfgang Amadeus Mozart. Persönlich. Aber Mucki, pflanz mir da nicht. Das ist doch unmöglich. Ich, aber warum denn? Na, die 27er fährt er gar nicht nach Grinzing. Also der Bobby erzählt, dass er mal in China von Banditen überfallen wurde und beinahe ermordet worden sei. Nur seiner Überredungsgabe ist es dann gelungen, die Banditen wieder von ihrem Vorhaben abzubringen. Tja, sag einmal, sagt der Mucki, woher hast du denn so gut Chinesisch gekonnt? Noch in der Todesangst? Der Baron Mucki hat seinem Freund Bobby eines Tages einen Papagei geschenkt, besucht ihn ein paar Tage später und schaut sich um und sagt, sag einmal, Bobby, hat dir denn der Papagei gefallen? Oh, fantastisch, Mucki, fantastisch. Ein herrliches Tier und so fleischig. Wie so fleischig? Oh. Na ja, fleischig. Und überhaupt kein bisschen zäh. Kam gerade recht zum Mittagessen. Ich habe ihn gleich gerupft und gebraten. Er hat wundervoll geschmeckt. Ja, bist du denn wahnsinnig? Ruft der Mucki verzweifelt. Einen Papagei braten und essen. Es war doch ein kostbares Tier. Der konnte sprechen. Ja, warum hat er da nicht gleich was gesagt? Also, der Bobby erzählt eines Tages seinem Freund Mucki: Weißt du, ich hab doch eine Safari gemacht im letzten Jahr. Weißt du, was mir da passiert ist? Ich lauf's in der Wüste herum, ganz allein. Auf einmal steht ein Löwe vor mir. Ja, was tue ich? In meiner Panik klettere ich auf die nächste Palme. Sagt der Mucki: Aber Bobby, in der Wüste gibt's keine Palmen. Das war mir doch in der Situation scheißegal. Du Mucki, auf der letzten Safari, da habe ich ein anderes Erlebnis gehabt, auch mit einem Löwen. Plötzlich steht der Löwe vor mir. Aber ich hatte diesmal meine Flinte dabei. Also ich, nix wie rauf auf den nächsten Baum, schieß, der erste Schuss löst sich, vorbei. Ich hatte eine Doppelflinte. Ich nehme den zweiten Schuss, nix drin. Mucki, ich hab in die Hose geschissen. Vor Angst? Na, eben, jetzt eben. Also Bobby geht eines Tages in ein Geschäft und da fragte die Verkäuferin: Hören Sie zu, ich habe einen Freund, der ist ein Förster und seine zukünftige Frau, sie ist eine Tochter aus der Landwirtschaft. Was kann man den beiden zur Hochzeit schenken? Da sagt die Verkäuferin: Wissen Sie, wir haben hier ein sehr schönes Buch. Welches? Das Liebesleben in der Natur. Da sagt er: Also so ist es auch nicht. Eine Wohnung haben Sie bereits. Der Bobby hat auch einmal ganz kurz studiert, ich weiß nicht mehr was, aber jedenfalls ein Semester und abgebrochen. Es muss Psychologie gewesen sein. Jedenfalls ist der Professor eines Tages mit einem Taschentuch in der Hand durch die Reihen der Studenten gelaufen und hat gefragt: Woran denken Sie, wenn Sie ein Taschentuch sehen? Sagt ein Student: Ja, ich denke an einen Abschied am Bahnhof. Ja, sehr schön, sehr schön. Sie? Eine Studentin sagt: Ja, an den Tod meines Vaters. Ich habe geweint. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr richtig. Und Sie? Fragt einen Studenten: Ja, einen ordentlichen Schnupfen, eine Erkältung. Ja, ist gut. Und dann fragt er den Bobby: Und Sie, Graf, woran denken Sie, wenn Sie ein Taschentuch sehen? An's Ditschgerln. Das sagen Sie mal, wieso denken Sie da an's Ditschgerln? Sagt der Wissens, Herr Professor, ich denke nur an's Ditschgerln. Der Bobby fragt den Mucki eines Tages: Sag mal, Mucki, du habt da ein Baby. Wie geht's ihm denn? Ja, prächtig hat sich's entwickelt. Wie alt ist es denn? Ein Jahr. Das läuft schon, seit 4 Wochen. Was? Seit 4 Wochen? Da muss es ja schon bald in Venedig sein. Da fragt der Mucki den Bobby: Ja, du hast da auch einen Sohn. Wie geht's ihm denn? Ah, prächtig, ist ein hochintelligenter Junge geworden. Hochintelligent. Neulich hat er gesagt: Du Papa, schau mal, ein Soldat. No, es war Briefträger. Aber ja, die Uniform hat er erkannt. Ja, sag mal, wie alt ist denn dein Sohn? 19. Es klingelt. Der Bobby geht selber zur Tür. Ist der Briefträger. Ganz außer Atem überreicht er ihm einen umfangreichen Brief. Und während Bobby unterschreibt, es war ein Einschreiben, erkundigt er sich freundlich: No, wie geht's denn so immer? Ach, Herr Graf, keucht der Briefträger, wie soll es denn gehen? Schauen Sie, wegen so einem Brief muss ich, alter Mann, 3 Stock hochsteigen und dann wieder 3 und dann 4 und womöglich gar 5, Tag für Tag. Wie soll's das schon gehen, Herr Graf? Oh, das tut mir aber riesig leid, sagt Bobby. Wissen Sie was? Schicken Sie mir die Briefe das nächste Mal mit der Post. Der Graf Bobby ist unheimlich stolz auf sein neues Telefon. Und im Casino sagt dann der Mucki: So, du hast Telefon, das weiß ich ja noch gar nicht. Bobby schaut ihn an und sagt: Ja, sag mal, liest du denn kein Telefonbuch? Graf Bobby erhält zum ersten Mal einen Scheck. Nie vorher einen Scheck bekommen, hat wahrscheinlich auch kein eigenes Konto zu der Zeit gehabt. Es muss wohl kurz nach seinem Studium gewesen sein. Also etwas ratlos steht er da herum. Da sagt der Beamte ihm: Also, passen Sie auf, Herr Graf, Hier müssen der Herr Graf quittieren. Quittieren? Wie macht man das, bitteschön? Na, unterschreiben. Belieben, Herr Graf, hier einfach zu unterschreiben. Unterschreiben? Ja, wie denn? Aber Herr Graf, wie Sie halt Ihre Briefe unterschreiben? Bobby nickt, greift zum Federhalter und schreibt: Herzlichen Dank, dein dich liebender Bobby. Also Graf Bobby verlangt auf der Post Briefmarken zu 20 Heller. Und der Beamte, der legt ihm da so einen Bogen vor mit lauter 20 Hellermarken drauf. Und Graf Bobby rückt am Monokel, dann zeigt er auf den Bogen und sagt: Da geben's mir die hier. Und dann die da oben in der Ecke und vielleicht noch die zweite von da unten links. Der Bobby hat einen Diener, das habe ich vorhin schon erzählt, der Franz. Und der Franz hat eine sehr feuchte Aussprache, besonders wenn er aufgeregt ist. Also eines Tages, als der Franz 25 seiner Ansicht nach blödsinnige Aufträge durchgeführt hat und trotzdem von Seiten Bobbys nur verächtliche Blicke geerntet hat, da hält das nicht mehr aus. Also, Herr Graf, schreit er aufgeregt, Herr Graf, sind ein Despot! Ein Despot! Ein Despot! Bobby winkt ab, ganz müde, und sagt, die linke Hand hält er sich vors Gesicht: Franz, bitteschön, nicht Despot, sag einmal Tyrann. Also, jetzt möchte ich wissen, sagt der Baron Mucki, woher hat die Post eigentlich das viele Geld? Da bauen sie ein neues Postamt nach dem anderen, tragen sie fesche Uniformen, fahren in so Wagerl umeinander, und dabei können sie in den Briefmarken doch gar nichts verdienen. Ein 10-Heller-Makel kostet, hat genau 10 Heller. Alles zum Selbstkostenpreis. Okay, Mucki, sagt der Bobby. Das ist doch ganz einfach. Ein Brief mit einer 10-Heller-Marke zum Beispiel darf 25 Gramm wiegen. Wiegt aber nicht immer 25 Gramm, wiegt meistens viel weniger. No, und an dem Unterschied, daran verdient die Post. Ausgerechnet jetzt im August, sagt er zum Mucki, muss ich nach Monaco, da hält's man ja nicht aus, das sind 40 Grad im Schatten. Na, Bobby, musst halt nicht allweit Grad im Schatten gehen. Der Bobby ist einmal in Berlin gewesen. Vor dem Fahrkartenschalter am Potsdamer Bahnhof steht eine lange Menschenschlange. Unter höflichen Entschuldigungen drängt sich der Graf Bobby vor. Der Beamte ruft ihm zu: Hey, Sie sind noch nicht dran. Stellen Sie sich hier fälligst hinten an, als Letzter. Bedauere sehr, sagt Bobby. Hinten, als Letzter, da steht schon einer. In einer kleinen österreichischen Bahnstation steigt der Graf Bobby in den Wagen und kommt nach kurzer Zeit mit seinem Gegenüber ins Gespräch. Wo kommen Sie denn her? Ich komme aus Budweis und fahre nach Gmünd. Schauen Sie, da sieht man's wieder mal, was unsere Eisenbahn für eine großartige, moderne Einrichtung ist. Sie kommen von Budweis und wollen nach Gmünd. Ich komme von Gmünd und will nach Budweis. Beide von meinem gleichen Coupé, nur mit dem Unterschied, Sie sitzen so rum und ich sitze so rum. Da bin ich noch eine Geschichte von der Seereisen. Auf dieser Seereise trifft er eines Tages eine sehr schöne junge Frau. Sie lehnt ganz träumerisch an der Reling, er zögert einen Moment, macht dann eine sehr korrekte Verbeugung und fragt höflich: Gnädiges Fräulein, Sie fahren auch mit diesem Schiff? Ja. Unser guter Graf Bobby ist eines Nachts bei einer Dame, die er auch noch nicht lange gekannt hat. Oh Gott, sie sind lustig miteinander. Er liegt beseligt in ihren Armen. Plötzlich hört er, wie das Türschloss betätigt wird. Sagt, um Gottes Willen, was ist das? Oh, sagt sie, mein Mann. Was? Du bist verheiratet? Warum hast du mir das nicht gesagt? Da muss ich ja aus, so schnell wie möglich. Er versucht, in den Schrank zu klettern. Der ist voll, da kommt er nicht rein. Er versucht in das Bett. Das Bett ist einfach zu tief. Sagt er, ich muss aus dem Fenster springen. Da sagt sie, na, das darfst du nicht. Wir leben im 13. Stock. Da sagt er, wer wird denn in dieser Situation noch abergläubisch sein? Er hat einen Brief geschrieben und klebt eine Marke drauf. Da sagt der Mucki, weißt Bobby, mit der Marke allein ist das Butter noch nicht bezahlt, der ist ja zu schwer dafür. Da klebt er noch eine Marke drauf und da sagt der Mucki, Bobby, damit wird der Brief doch noch schwerer. Der Bobby erzählt seinem Freund Mucki von der Safari ein anderes Abenteuer, was er erlebt hat. Sagt er, stellt er vor, Mucki, eines Morgens gehe ich aus dem Zelt, ein wundervoller Sonnenaufgang. Ich gehe und gehe, betrachte die Landschaft, es war wunderschön, eine Stille rings um mich her. Plötzlich höre ich ein Schnaufen, ein Brüllen, was sehe ich? Ein Löwe steht vor mir, der weiß das Gewehr, das habe ich leider im Zelt zurückgelassen. Also immer kehrt, ich renn und renn und renn und kurz vor meinem Zelt gucke ich mich um, sehe, rutscht der Löwe aus, sagt der Mucki. Bobby, in der Situation hätte ich glatt in die Hosen geschissen. Ja, Mucki, was meinst du, worauf der Löwe ausgerutscht ist? Eines Tages geht er flanieren in Wien, gerät auch ins Bordellviertel. Und da sieht er, wie vor einem dieser Häuser zwei Hunde sich miteinander verlustieren. Bei der Gelegenheit fallen sie vor lauter Temperament in ein Loch vor dem Kellerfenster. Das tut ihm herzlich leid. Er möchte die Hunde dann retten, aber er schafft's nicht, darunter zu langen. Na, fasst er sich ein Herz, klingelt an der Tür. Die Madame kommt, öffnet und sagt, aber Herr Graf, welche Ehre, sagt er. Nein, nein, Madame, heute will ich keine Nummer bauen, aber Ihre Reklame ist in den Keller gefallen.